Jack schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, was mit dem Kerl passiert ist. Er hieß Ralph, aber ich habe ihn immer Schnaps-Ralph genannt. Jugendliche können grausam sein. Ich nehme an, dass er tot ist, und ich habe dazu beigetragen, ihn umzubringen.« »Übertreiben Sie da nicht«, sagte Jamieson. »Ich bin überzeugt, dass Sie genug Gründe haben, sich schuldig zu fühlen, ohne einen Haufen Was-wäre-wenn zu erfinden.« Jack blickte auf und grinste. Dabei sah Jamieson, dass dem Mann tatsächlich die Tränen in den Augen standen. Sie liefen nicht herunter, quollen aber sichtlich hervor. »Jetzt klingen Sie wie Randy.« »Ist das gut?« »Ich glaub schon. Ich glaub, es war Glück, dass ich Sie gefunden habe.« Jamieson merkte, dass er sich tatsächlich selbst glücklich schätzte, gefunden worden zu sein. »Was haben Sie denn noch auf Ihrer Liste? Die Zeit drängt.« »Ich habe an der Brown University studiert und mit Cum Laude abgeschlossen. In erster Linie habe ich aber gelogen und betrogen, um durchzukommen. Da war ich gut drin. Und das ist das Entscheidende. Der Studienberater, den ich in den letzten Semestern hatte, war kokainsüchtig. Ich werde nicht näher darauf eingehen, wie ich das herausbekommen habe. Wie Sie schon sagten, drängt die Zeit. Auf jeden Fall habe ich das. Und daraufhin einen Deal mit ihm gemacht. 1 Kilo Koks gegen ein paar Empfehlungsschreiben. Außerdem hat er natürlich für den Stoff bezahlt. Ich war ja nicht die Wohlfahrt.« 1 Kilo Koks«, hakte Jamieson nach. Seine Augenbrauen wanderten fast bis zum Haaransatz hinauf. »So ist es. Ich habe es im Reserverad von meinem alten Ford über die Grenze geschmuggelt. Ich habe mich bemüht, wie all die anderen Studenten auszusehen, die sich in den Semesterferien in Toronto amüsiert und rumgevögelt haben. Aber mein Herz hat geklopft wie verrückt, und ich wette, mein Blutdruck war auch im roten Bereich. Der Wagen vor mir wurde von den Grenzbeamten komplett auseinandergenommen, aber ich musste nur kurz den Führerschein zeigen und konnte weiterfahren. Damals war das natürlich alles noch viel lockerer.« Er hielt inne, dann sagte er, »Ich habe ihm auch zu viel für das Kilo abgenommen. Die Differenz habe ich für mich behalten.« »Und Sie selbst haben nichts von dem Kokain genommen?« »Nein, das war nicht mein Ding. Ich habe ab und zu ein bisschen Dope geraucht, aber eigentlich war ich nur, und bin es immer noch, auf Alkohol aus. Ich habe später meine Chefs hintergangen, bin dann aber immer irgendwann aufgeflogen. Das war nicht mehr wie auf der Uni, und es gab auch niemanden, für den ich Koks schmuggeln konnte, zumindest habe ich keinen gefunden.« »Was genau haben Sie gemacht?« »Ich habe meine Kundenkontakte frisiert, habe Termine erfunden, die es nicht gab, um die Tage zu erklären, wo ich so verkatert war, dass ich nicht zur Arbeit konnte, habe falsche Spesenabrechnungen eingereicht. Der erste Job war echt gut, mir standen alle Möglichkeiten offen, aber ich hab's vermasselt. Als man mich dann entlassen hat, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich dringend einen Ortswechsel brauche. Sozialarbeiter nennen das Heilung durch räumliche Trennung, aber bei Alkoholikern funktioniert das nicht. Das wusste ich damals nicht. Dabei ist die Erklärung eigentlich ganz banal. Wenn man in Boston ein Arschloch ins Flugzeug setzt, steigt in L.A. ein Arschloch aus, oder in Denver oder in Des Moines. Ich habe dann auch meinen zweiten Job vermasselt. Der war nicht so toll wie der erste, aber trotzdem ziemlich gut. Das war in San Diego. Dann habe ich beschlossen, dass ich heiraten und mich niederlassen müsste. Das würde das Problem lösen. Also habe ich eine nette Frau geheiratet, die eigentlich was Besseres verdient gehabt hätte als mich. Die Ehe hat 2 Jahre gehalten, in denen ich auf der ganzen Linie über mein Alkoholproblem gelogen habe. Ich erfand nicht existierende Geschäftsgespräche, um zu erklären, warum ich zu spät nach Hause kam, und nicht existierende Grippesymptome, um zu erklären, warum ich später oder gar nicht zur Arbeit ging. Ich hätte mir Aktien von einer dieser Pfefferminzbonbonfirmen zulegen sollen, Altoids oder Breathsavers oder so. Aber hat sie sich davon täuschen lassen?